Zum 52. Jahrestag des Beginns der Arbeit von Genossen Kim Jong-il im Zentrum der Partei der Arbeit Koreas fand am 19. Juni auf dem Platz vor dem Parteigründungsmonument in Pyongyang eine Aufführung der zentralen künstlerischen Propagandagruppe der Jugend statt. Die Funktionäre des Jugendverbandes und die Jugendlichen und Studenten in Pyongyang sahen sich die Aufführung an.